Ja, ihr Lieben in der Gruppe, ich versuche mal ein paar Gedanken loszuwerden. Und ich weiß nicht, ob das für euch wertvoll ist. Also ich beschäftige mich schon sehr lange damit, mit diesem ganzen Thema Masken und so weiter und so fort. Bin auch Vater von zwei Kindern, die sind allerdings schon erwachsen. Meine Tochter fährt selber noch Bus. Und ich weiß, wie schwer das ist, sich da durchzukämpfen. Also ich habe die Maske einmal im Geschäft getragen und dann habe ich die Schnauze voll gehabt, habe mir einen Attest besorgt. Und habe von Anfang an gekämpft und es war bitter, also es war wirklich schwer. Ich wurde wirklich angemacht. Ich bin am Anfang nur alleine einkaufen gegangen. Mittlerweile geht meine Frau und ich wieder zusammen einkaufen, bis ich dann irgendwann auch gemerkt habe, dass man ja gar keinen Attest braucht. In der Corona-Schutzverordnung steht überhaupt nichts von einem Attest. Und seitdem sage ich auch nichts, ich habe eine Befreiung oder sind wir befreit. Wir sind alles freie Menschen. Und das ist ja auch das Perfide an der ganzen Sache. Ich habe das zu meiner Frau mal gesagt. Wenn eine Frau von einem Mann befummelt wird, dann geht sie ja auch nicht hin und geht erstmal zu einem Psychologen, lässt sich einen Attest ausstellen, dass sie nicht befummelt werden möchte und zeigt diesen Attest dann dem Mann und sagt, ich habe einen Attest, ich bin befreit vom Befummeln. Nein, sie wehrt sich und haut dem hoffentlich links und rechts eine um die Ohren und sagt, dass sie das nicht will. Ich möchte einfach mal so dieses ja, plumpe Beispiel bringen, um das mal ein bisschen zu verdeutlichen. Wir brauchen uns nicht befreien zu lassen. Ja? Wir sind freie Menschen. Wir müssen nur sagen, was wir wollen. Und der Witz an der Sache ist ja der, dass in der Corona-Schutzverordnung, da habe ich mich dann mal ein bisschen eingehend damit beschäftigt, dass da drin steht, dass man nur verlautbaren muss, dass man aus gesundheitlichen Gründen die Maske nicht tragen kann. Mehr sage ich im Geschäft auch nicht. Ich bin jetzt einmal noch mal im Edeka darauf angesprochen worden, haben Sie den einen Attest? Sag ich, ja, den habe ich, aber den brauche ich Ihnen nicht vorzeigen. Das ist ein ärztliches Dokument, das geht überhaupt nichts an. Ne? Ja, das wissen wir. Sag ich, ja, dann ist ja alles in Ordnung. Die wissen mittlerweile sehr gut Bescheid. Ja? Und wenn, und jetzt kommt dieser Knackpunkt, ja? Es ist wirklich nicht einfach. Man muss sich durchkämpfen. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob man jetzt, wo das Ganze sich immer mehr zuspitzt, der Druck auch immer höher wird, Strafen verhängt werden und so weiter und so fort. Davor haben die meisten Menschen Angst. Meine Tochter, ich habe ihr das schon so oft gesagt, ja, du musst, wenn es dir nicht gut geht, musst du jetzt einfach dich da selber durchkämpfen. Sie ist über 18, ja, also sie ist volljährig, sie ist 20 jetzt geworden. Und sie hat trotzdem Angst, weil teilweise sind die Busfahrer einfach, ich sage es jetzt einfach mal so, Arschlöcher. Die kommen sich wie kleine Helden vor, wenn sie die Kinder da anflaumen und anmachen. Ja, und ich habe auch schon so gut ich konnte auf meine Kollegen eingewirkt und habe ihnen das gesagt. Aber ja, es ist nicht einfach. So, ich persönlich habe daraufhin dann mich mit der Thematik eingehender beschäftigt und habe dann, jetzt wo ich die Kinder, weil ich das einfach nicht mehr ertragen konnte, wo ich morgens beim Frühstück war und habe das gelesen, ja, das dritte Kind ist gestorben. Ich habe gesagt, ich muss heute was sagen. Dann habe ich den Bus angehalten, ja, wo alle im Bus waren. Ich fahre über die Dörfer, also das sind ja verschiedene Touren, und habe die Kinder gesagt, ob sie davon wissen, ja, und habe mit ihnen darüber etwa 5, 6 Minuten gesprochen. Die waren alle tief betroffen, die haben mich angeguckt. Und ich habe gesagt, solange ich im Bus bin, braucht ihr die Maske nicht tragen. Oder wenn ihr Angst habt, ja, dann lasst wenigstens die Nase frei, dass ihr atmen könnt. Wenn euch komisch wird, reißt die Fenster auf, sagt Bescheid. Ja, ich habe ihnen alle möglichen Dinge gesagt. Ich habe ihnen auch gesagt, dass ihr im Grunde genommen nur vor mir stehen braucht und müsst sagen, aus gesundheitlichen Gründen kann ich keine Maske tragen. Das reicht aus. Ich weiß ja Bescheid. Ja, die anderen wissen das ja nicht. Ja, man muss sich auch mit dieser Thematik beschäftigen. Das steht in der Corona-Schutzverordnung. Warum steht das da drin? Weil der Staat sich absichert. Der Staat ist nicht haftbar. Wenn uns was passiert, dann sagen sie, da steht es doch drin. Du hättest doch sagen können, nein, ich kann aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen. Ja, das wissen die allerwenigsten. Aber wenn jetzt, das habe ich den Kindern gesagt, wenn ihr das mir sagt, ja, ich meine, ich habe ja auch meine Anweisungen. Mittlerweile stehen auch diese scheiß Zettel mit Strafe und so weiter. Warum macht man das? Um die Kinder und überhaupt die Menschen in Angst zu halten. Wer hat Freude, Strafe zu zahlen? Und dann ist es ja auch noch wie wir sagen, dieser Klasse, ne? Also man ist in einer, wenn man ausschert, ja, das ist nicht einfach, wenn man als Einziger im Laden ohne Maske rumläuft und alle anderen tragen die Maske. Es gibt, ich weiß es von Leuten, die sagen, ja, ich trage dann lieber die Maske, dann, ne, da fühle ich mich sicherer. Ich will ja nicht auffallen, ich will ja zur Masse gehören. Ja, und das ist das Problem, dass wir einfach nicht den Mut haben, endlich wirklich, ne, also wir haben, die meisten haben einfach nicht den Mut zu sagen, nein, jetzt ist Schluss. Und der Arzt, ja, der darüber jetzt auch gesprochen hat, der hat das ja ganz klar gesagt, wir sind eigentlich selber schuld. Der Staat gibt die Anweisung, ja. Und die Ausführenden sind wir. Wir kaufen den Kindern die Masken und sagen, du musst sie anziehen. Ja, natürlich ist das jetzt leicht gesagt, weil Kinder, und wir müssen uns vor die unsere Kinder stellen, aber ich habe ihnen den Kindern Mut gesagt, sprecht mit euren Eltern. Habe ich gesagt, ich habe eine Hausaufgabe, lest die Corona-Schutzverordnung, ladet die euch runter. Dieser eine Satz, das ist das Entscheidende. Ich habe Ihnen noch ein paar andere Sachen gesagt. Erstmal ist die Verordnung nur rechtsgültig, wenn sie unterschrieben ist. Die ist auch nicht unterschrieben. Es gibt keine unterschriebene Corona-Schutzverordnung, weil derjenige, der sie unterschreiben würde, müsste nämlich dann haften. Weil die Staatshaftung ist ausgesetzt. Ja? Und jeder Beamter müsste dann mit seinem Hab und Gut haften. Wenn man so argumentieren kann, und das muss man, dann werden die vorsichtig. Und dann sagen sie, komm, gehen Sie. Das kann man gegenüber der Polizei, gegenüber den Beamten, den Lehrern machen, sie sind haftbar. Ja? Und das muss man aber wissen, das kann man und das können wir auch nicht von unseren Kindern verlangen, das kann ich nicht von so einem Würmchen verlangen, was verängstigt vor mir steht. Ja, und mir tut das leid. Ich habe den Kindern gesagt, ich hatte wirklich fast Pipi in den Augen. Ja, ich habe, meine Stimme hat gezittert, es ging mir wirklich echt an die Substanz. Ich habe gesagt, ich habe euch lieb. Mir tut das im Herzen weh, wenn ich euch hier verängstigt vor dem Bus stehen sehe. Aber jetzt kommt der Oberknaller. Heute bin ich wieder die Tour gefahren. Ja? Das Schönste an der ganzen Sache war, ich habe den Kindern gesagt, seid doch so vernünftig. Ja? Ihr steht auf dem Dorf, wo kein Polizeiauto vorbeifährt oder was. Ja? Die sollen ja an der Haltestelle auch die Masken tragen. Ich habe gesagt, dann macht doch da wenigstens das Ding runter und zieht Sauerstoff ein, dass er wenigstens für die Busfahrt ordentlich gewappnet seid. Da stehen die dann schon, was weiß ich, wie viele Minuten da und haben die Maske an. Und heute Morgen waren eine ganze Reihe Kinder, die die Maske runter hatten. Da habe ich ihnen gesagt, ich freue mich darüber. Aber das war auch alles. Sie sind alle wieder mit Maske reingegangen und haben nicht, noch nicht mal, obwohl ich ihnen gesagt habe, ihr könnt die Nase frei halten. Was will ich denn da noch sagen? Ich habe so oft, auch am Anfang, wo das noch nicht so verschärft war, habe ich den Kindern gesagt, hört mal zu, wir fahren hier über die Dörfer, ja, wo nur die Vöglein in den Bus reingucken. Hab gesagt, ihr könnt gerne die Maske runterziehen. Ich brauche das nicht. Ich habe keine Angst vor euch. Ja, was haben die Kinder gemacht? Sie haben sie nicht runtergezogen. Und was haben sie dann gemacht, wo sie ausgestiegen sind? Sie sind mit Maske nach Hause gelaufen. Und da muss ich euch Eltern einfach sagen, ihr müsst mit euren Kindern darüber reden. Ich fahre jeden Morgen an einem kleinen Jungen in dieser Woche jetzt, ja. Nächste Woche habe ich wieder einen anderen Dienst vorbei, der weiß nicht, wie viel lange da steht und wartet auf den nachfolgenden Bus, der hinter mir kommt und winkt mich immer ganz nett durch, dass ich nicht anhalten muss. Ja? Aber was hat er an? Die Maske. Er steht allein an der Haltestelle. Und das müssen wir unseren Kindern erklären. Ich habe auch schon zu meiner Tochter gesagt, wenn du nicht den Mut hast, dann schneid dir doch wenigstens da einen Schlitz rein, ja? Dass du atmen kannst. Ja? Es gibt so viele Möglichkeiten, sich da irgendwo, und ich sage mir so, wir müssen aber irgendwo an diesen Punkt kommen, dieser Knackpunkt, wenn, ich habe gesagt, wenn ihr vor dem Bus steht und sagt, und ich habe eigentlich damit gehofft, dass sie sich die Verordnung mal durchlesen und dass wenigstens ein, zwei Kinder einfach mal auch den Mut haben zu sagen, ich kann aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen, ich hätte sie reingelassen. Ich habe sie auch so reingelassen, es interessiert mich auch nicht. Das Schöne an der Sache ist, ja, das sind alles so ein bisschen die älteren Kinder, die ganz, ganz kleinen Kinder, wenn ich die Grundschulkinder, ja, diese erste, zweite Klasse, die kommen, ne, werden ja von der Lehrerin zum Bus geschickt, die kommen mit der Maske ein. Auf den Dörfern sind ja manchmal nur noch ein paar Kinderchen, die man da durch die Gegend fährt. Dann geht die Tür zu und dann kommen sie zu einem hingelaufen und sagen, dürfen wir die Masken abziehen? Und dann sage ich, natürlich dürft ihr die abziehen. Die ganz kleinen Kinder, die sind noch nicht so indoktriniert, das tun zu müssen, du musst gehorchen, du musst gehorchen, du musst das tun, du musst das tun. Dadurch sind die einfach noch viel natürlicher. Die fragen einfach, ja. Und ich sage mir, mehr als das ihnen anzubieten, ja, das mehr kann ich nicht. Ja. Und deswegen, ich möchte einfach an euch appellieren, an jedes Elternteil. Das Wichtigste ist erstmal, dass wir zusammenhalten. Das Wichtigste ist, dass die Kinder zusammenhalten. Ja? Dass nicht jeder, das ist ja auch das Problem. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Bus sage, ihr braucht alle keine Maske tragen, da kann irgendwo ein falscher Hund zwischen sitzen. Ja? Der dann hingeht und dann, ne? Das ist ja immer die Angst vor dem anderen, ja? Dieses DDR, ne? 2.0 oder wo wir jetzt schon angekommen sind, dieses sich gegenseitig bespitzeln und anschwärzen. Ja? Und das ist einfach das, wo die Leute auch wahrscheinlich vor Angst haben. Wenn ich die Maske jetzt nicht trage, dann werde ich vielleicht und so weiter und so fort. Und klar, einige sagten hier, ich kämpfe nicht für die ganze Welt, das ist klar. Aber das Problem meines Erachtens nach ist jetzt, an dem Punkt sind wir angekommen, wenn wir jetzt nicht zusammenhalten und zusammenkämpfen, dann gewinnen wir diesen Kampf nicht. Weil im Grunde genommen, wir sind die Ausführenden. Wir sind die Ausführenden, die die Masken kaufen und sie anziehen. Ich bin jetzt eben wieder einkaufen gegangen mit meiner Frau, ja. Ich sehe nur Menschen, die einfach ohne Sinn und Verstand diese Dinge anziehen. Ja? Obwohl sie ein Ehepaar sehen ohne Maske, müssen sie sich doch mal mittlerweile fragen, warum geht der immer ohne Maske? Und keiner spricht mich mehr drauf an. Das ist ja mittlerweile, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, in vielen Märkten, ja, zumindest bei uns, sind die von oben her angewiesen, ne, weil die mittlerweile wissen, dass sie nicht dafür haftbar sind. Ja? Und diese ganzen Zusammenhänge, man muss sie einfach nur wissen. Ja? Und wenn man sie dann umsetzt, natürlich kann das auch in irgendeiner Form dann dazu kommen, dass man irgendwo vielleicht, ne? Aber wenn man das sagt auch jeder, man kann das nicht aus, ne? Man kann das erstmal nicht von den Kindern verlangen. Ja? Das schaffen die einfach nicht. Ja? Also die allerwenigsten werden diesen Mut aufbringen. Ich meine, es gibt ein paar Leute, ja, die jetzt mittlerweile sich einen Attest besorgt haben, warum, obwohl der nicht nötig ist. Aber manche fühlen sich damit sicher, die einfach vor einem stehen mit zusammengefalteten Zettel und ich darf mir den ja überhaupt gar nicht durchlesen. Das ist ein ärztliches Dokument. Und dann winke ich einfach froh diese Menschen durch, weil ich einfach sage, die haben. Ja, die haben sich zumindest irgendwie Gedanken gemacht und kämpfen für ihre eigene Freiheit. Ja? Ich weiß nicht, was ich noch irgendwie euch als Rat geben kann. Ja? Aber ich sage mir so, es ist ja viele Eltern, ja, müssen ihre Kinder morgens, ne, zack, zur Arbeit, jeder muss zur Arbeit und alles muss ja irgendwo weitergehen. Ja? Die wenigsten haben die Möglichkeit, einfach mal auch mit ihrem Kind meinetwegen an den Bus zu kommen und zu sagen, ne? Weil das einfach ein Erwachsener dem Busfahrer gegenübersteht. Und jetzt kommt ja der Punkt. Ja, ich weiß nicht, ich sage es jetzt einfach mal so, vielleicht, manche wissen es ja, vielleicht in dem Moment, wo ich jetzt dieses Kind anmachen würde, ja, oder einen Erwachsenen anmachen würde, ne, oder auch jemand im Bus die Person ächten würde, kann man diese Person wegen Diskriminierung anzeigen. Das haben ja einige jetzt gemacht. Zum Beispiel bei IKEA. Und bei Rewe, die sind ja auch sehr bekannt dafür, dass sie die Leute da anflaumen wie sonst was. Einfach die Polizei gerufen. Nach Paragraph, glaube ich, 240 Strafgesetzbuch wegen Diskriminierung. Und die Polizei hat dem zugestimmt und die konnten einkaufen gehen. Ja, dafür braucht man aber ein bisschen Mut. Und wenn man aus dem Geschäft rausgeschmissen wird, ja, dann kann man die Leute wegen Nötigung anzeigen. Dafür gibt es sogar Freiheitsstrafe und Geldstrafe, ja. Man muss einfach diese Dinge wissen und dann auch mal umsetzen. Und wenn man das gemeinschaftlich tut, ja, vielleicht mal als zwei, drei Familien einkaufen geht, ja, warum nicht? Und sich gegenseitig Mut macht, wenn der eine schon ein bisschen fitter ist in der Argumentation und dann einfach sagen, nein, wir können aus gesundheitlichen Gründen, ja, und ich meine, wenn ich es bisher getan habe, das heißt ja noch lange nicht, dass ich das bis in alle Ewigkeit tun muss. Wenn ich gemerkt habe, jetzt über die Monate, es ist nicht gut, dann kann ich das doch selber erkennen. Es geht mir nicht gut dabei. Ja? Und ich möchte euch einfach nur Mut machen. Also ich habe so viel echt, ich habe so vieles unternommen auch für diese Kinder, die mir hier vor Ort in irgendeiner Weise anvertraut sind. Ja? Und ich weiß nicht, was soll ich noch tun? Ich meine, mehr als nach hinten zu rufen und zu sagen, hört mal, ihr braucht nicht. Aber wenn die Leute selber nicht informiert sind, dass die Masken ihnen nicht helfen. Ich habe den Kindern das gesagt, die Masken schützen euch nicht. Ihr tragt einen Lappen vor der Tür. Jetzt im Aldi war ein Angebotszettel, der ein oder andere hat es vielleicht gesehen, im Kleingedruckten stand schön drin, dass diese Masken einen nicht schützen. Ja, und wofür trage ich dann dieses dumme Ding? Ne? Ich habe mir sowas sofort auskopiert. Laminiert, alles habe ich das in meinem Handy. Ich habe so viel Munition. Ich kann das alles zeigen. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Aber man muss sich diese Munition also zusammenstellen. Ganz am Rande noch eine Sache. Ich habe eine Gruppe erstellt auf Telegram, wo ich über längere Zeit schon ganz viele Beiträge auch zu diesem Thema Maskenpflicht zusammengestellt habe. Da sind noch gar nicht so viele Leute drin, weil man ja oft, ne, sucht man, wo habe ich denn das jetzt und so weiter. Falls da Interesse besteht, dann poste ich den Link hier gerne rein und dann könnt ihr einfach in diese Gruppe reingehen. Das ist einfach eine Gruppe, wo ihr diese wesentlichen Beiträge findet, wenn ihr irgendwo Munition braucht, wo man darauf hin verweisen kann. Ja, oder einfach, wo man einfach sehen kann, aha, da habe ich es parat. Ne? So mache ich das mit vielen Dingen, dass man einfach dann nicht irgendwo lange suchen muss, wo habe ich denn diesen Beitrag, wo war dieser Arzt oder, ne, da sind auch viele interessante Videos drin, die einen auch wachrütteln, wo man auch andere mit wachrütteln kann. Guck dir das mal hier an, ne? Und so weiter und so fort. Wer da Interesse hat, ich kann das gerne hier reinposten und dann könnt ihr einfach in die Gruppe reinkommen. Das ist einfach ein Angebot. Aber ich möchte euch einfach nochmal sagen, das Allerwichtigste ist, wir müssen jetzt als Eltern zusammenhalten. Und wir müssen unsere Kinder auch aufklären. Ja? Wenn die Kinder, ne, wenn die Kinder noch nach Hause mit Maske laufen, obwohl frische Luft ist, also dann weiß ich nicht mehr, was man dazu sagen sollte. Wir regen uns auf, dass sie sie in der Schule oder im Bus tragen müssen. Aber wenn sie selber nicht abziehen, ja, dann ist schon irgendwo was woanders schief gelaufen. Ja? Und da ist die Verantwortung der Eltern, also dass diese, ne, und weil, wenn ich dann, und das ist irgendwo, ich will sagen, das geht so ins Unterbewusstsein bei vielen über. Ne? Ich sehe Leute, die im Auto immer noch ihre Maske tragen. Ne? Da frage ich mich, was ist mit den Leuten los? Ja? Wir haben einen Busfahrer bei uns, der fährt mit Maske durch die Gegend. Das muss man sich mal vorstellen. Der hat einen ganzen Bus voll Autos. Ich verwundere mich, dass die das überhaupt zulassen. Ne? Und das ist Kopfsache. Da oben im Kopf, die Leute sind einfach, viele haben so eine panische Angst, ja, dass sie es jetzt auch erwischt. Ja, und das ist ja, ich meine, das Thema ist so lange, man könnte stundenlang darüber reden. Ich möchte jetzt auch schließen, muss jetzt auch bald los. Ich wünsche euch alles Gute, aber ich kann euch nur einfach nur den Mut machen, klärt eure Kinder auf und informiert euch. In dem Bundesland, wo ihr wohnt, sucht euch die Corona-Schutzverordnung. Was weiß ich, Niedersachsen oder Rheinland-Pfalz oder wo auch immer, und dann PDF, dann habt ihr die direkt als PDF. Und ich hab mir auch eine Gruppe erstellt, wo ich diese Argumentationen mal zusammengefügt habe, ne? Also anhand auch eines Videos, wie einer mal argumentiert. Ich muss mir das auch angucken und mich da selber mit beschäftigen, ja, dass ich einfach diese Dinge so parat habe, weil ich kann das auch, ich meine, man muss da reinwachsen, ja, und wenn man, und ich sage mir nur, wir müssen uns gegenseitig helfen, die vielleicht jetzt aufgewacht sind oder die jetzt merken, Mensch, ich muss jetzt mich vor mein Kind stellen, aber ich habe Angst und so weiter. Und das geht ja vielen so. Ja? Dann lasst uns das irgendwie zusammen hinkriegen. Und wenn, ich sage mir, wenn die Kinder, das muss man sich einfach, und das müsst ihr euch nochmal, das möchte ich so als Abschluss sagen, ne? Man muss es ja immer auch so sehen. Der Bus ist meinetwegen, so ein Gelenkbus ist meinetwegen mit 150 Kindern voll, wenn die richtig vollgestopft sind. Ja? Vorne sitzt ein Busfahrer. Was will ein Busfahrer gegen 150 Kinder tun, die sich einig sind, keine Maske zu tragen? Nichts. Und das ist das, was uns nicht in die Birne geht. Und wenn das erstmal eine Welle macht, dass wir einfach sagen, nein, wir tragen die Maske nicht. Ich muss wissen, ich meine, ich bin für meine Gesundheit verantwortlich. Das ist Körperverletzung, was hier abgeht. Nein, und wir lassen alles über uns ergehen. Ja? Wollen die uns alle einsperren? Ja? Wenn wir alle uns immer mehr einig werden, dann können wir uns gegenseitig schützen. Und das, was mich am allermeisten immer ärgert, ist, wenn man sieht, wie Leute von der Polizei angegangen sind oder wie auch immer, oder Kinder untereinander sich, ne? Wenn wir das Filmen aufhören und zusammenstehen und uns mal wieder richtig vor diejenigen stellen, die ja in der Minderheit sind, die uns angehen, ja? Seien es Polizisten oder was auch immer. Was wollen die denn dann machen? Ich weiß nicht, wenn man so an diese Bauernaufstände früher erinnert, was haben die gemacht? Ihre 13. Mistgabel geholt und dann sind sie losgezogen. Ich glaube, die Zeit ist gekommen, wo wir anfangen müssen, uns wieder mal wirklich im Klaren zu sein, wir müssen uns wehren. Und wir sind mehr als die paar Mannequins da. Das ist natürlich auch keine kleine Sache, aber wir haben überall Angst. Ja, natürlich, wenn wir immer nur alleine kämpfen, dann sind wir in der Minderheit. Und dann haben wir auch das Problem, dass viele Eltern ja die Kinder weggenommen bekommen. Aber wenn wir zusammenhalten, wollen sie alle Kinder einsperren? Das, also man muss immer dieses Verhältnis sehen und das, da müssen wir hinkommen. Gut, ich könnte stundenlang darüber reden. Ihr merkt, dass ich einfach innerlich aufgewühlt bin über das, was hier passiert. Und es mir immer wieder von Herzen wehtut. Ja? Und ich kann euch nur sagen, also ich habe wirklich jetzt wirklich mich dafür eingesetzt. Aber ihr müsst auch von der anderen Seite her als Eltern wirklich eure Kinder rebellischer machen. Ja? Also ich will das einfach mal so sagen, weißt du? Die Kinder, sagt doch mal euren Kindern, sie sind auf die Straßen gegangen, die Atomgretel. Ne? Wir sind laut, weil man unsere Zukunft klaut. Ne? Ne? Und jetzt geht's ans Leben und jetzt halten wir alle die Klappe. Dann lasst uns doch mal jetzt laut werden. Jeder hat ein Leben, das ist nur einmal da. Wer soll denn Nummer 5 oder Nummer 6 werden von den Kindern? Ne? Die Kinder sollen jetzt mal ungezogen sein und sagen, nein, ich ziehe keine Maske an. Ne? Das ist meine Gesundheit. Guck, dass du im Land gewinnst. Und wenn ich 10 oder 20 Kinder vor mir stehen habe, die das einheitlich sagen, wer will sich dagegen wenden? Wer? Keiner. Ne? Da können sie die Polizei holen und noch und nöcher. Ein ganzer Bus Kinder. Aber da muss es hinführen. Wir müssen an diesen Punkt kommen, dass wir wieder laut werden für unser eigenes Leben und nicht für eine Atomkretel, ja, für irgendeinen Schwachsinn in dieser Beziehung. Ja, gut. Anderes Thema, aber ihr denkt, ihr habt verstanden, was ich damit sagen will. Gut, ich weiß nicht, wer diese Sprache nicht bis zu Ende anhört, aber wer sie angehört, ich denke, ihr habt einiges an Munition von mir bekommen. Und ich empfinde einfach immer wieder sehr für eure Kinder mit. Ja, also, ne, für die Kinder, die das jetzt betrifft, die ich jetzt zur Schule fahren darf. Aber ich kann euch nur sagen, tut als Eltern euch zusammen und klärt auch eure Kinder auf. Nur so geht es. Ich habe ihnen das gesagt, ihr habt alle Internet, ihr habt alle ein Handy, guckt euch diese Sachen an. Das ist so entscheidend wichtig. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, dass wir, ja, dass dieser elende Weg bald zu Ende ist.